Mein bester Freund ist der Quirin, der auf dem Münster steht. Mein bester Freund ist der Quirin. Er wacht bei Tag und Nacht über Norwesia. Mein bester Freund ist der Quirin. Mein bester Freund ist der Quirin, der auf dem Münster steht. Mein bester Freund ist der Quirin. Er wacht bei Tag und Nacht über Norwesia. Der Freund ist der Quirin. Wenn der Monsignore et neues Brötchen hole geht, der Bürgermeister auf dem Rathausbalkon steht. Er lurt ob unser Rat vom höchsten Punkt der Stadt. Mein bester Freund ist der Quirin. Wenn die Mama mit Papa am Vogthaus steht oder der Junior in die Cocktailbar. Egal ob's regnet oder schneit, er wacht über die Stadt. Mein bester Freund ist der Quirin. Mein bester Freund ist der Quirin, der auf dem Münster steht. Mein bester Freund ist der Quirin. Er wacht bei Tag und Nacht über Norwesia. Mein bester Freund ist der Quirin. Wenn an Altweiber die Möhne vom Rathaus schon mit viel Kamelle und Dremolnüsse laut. Wenn der Jack am Kap ist und nach sein Kostüm anträgt, ist Elo Bay der Hillie Quirin. Wenn im August die ganze Stadt top steht und das Regiment tritt an in Uniform. Es geht schon los, man höre den Kanonenschuss. Er ist Torbay, der Hillie Quirin. Und als Nüsser jung ist mir nicht bang, denn er hätt noch immer Jute Jan. Mein bester Freund ist der Quirin, der auf dem Münster steht. Mein bester Freund ist der Quirin. Er wacht bei Tag und Nacht über Norwesia. Mein bester Freund ist der. Mein bester Freund ist der Quirin, der auf dem Münster steht.